Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Vor 10 Jahren hatte die Bundesregierung ein ambitioniertes Ziel. Bis 2020, also in knapp einem Jahr, sollten 1 Million Elektroautos auf deutschen Straßen fahren. Derzeit sind es gut 50.000, so viel also zum Thema Mobilitätswende. Aber jetzt soll sie ja wirklich kommen und die meisten Experten sind sich da auch einig, dass das Auto der Zukunft mit Strom betrieben wird. Ganz sicher ist das aber nicht, vor allem in Asien, in Japan und Südkorea zum Beispiel, wird eine ganz andere Technik favorisiert, das Wasserstoffauto. In Deutschland gibt es inzwischen immerhin einen Wasserstoffbus. Er dreht in Stuttgart seine Runden. Angelika Hensoldt ist mit ihm gefahren. Haltestelle Marienplatz, Stuttgart. Etliche Leute stehen hier und warten auf den Bus mit der Nummer 41. Leise zischend kommt der um die Ecke gebogen. Aus dem Dach steigt hinten ab und zu eine kleine Wasserdampfwolke. Die Nummer 41 ist einer von 2 Wasserstoffbussen, die im Stuttgarter Stadtverkehr unterwegs sind. Die Fahrgäste finden es gut. Umweltschonender, wegen unserem Klima, wegen unserem Feinstaub. So ein altes Dieselauto braucht mehr. Muss eigentlich und Wasserstoff eine zukunftsträchtige Technologie, weil man eben langsam aber sicher etwas unternehmen muss gegen die Feinstaubemissionen und die Umweltverschmutzung. Toll finde ich das, viel besser, wenn alle Busse so werden. Gebaut hat den Bus Mercedes-Benz, eine Marke des Autobauers Daimler, der in Stuttgart seinen Sitz hat. Die baden-württembergische Landeshauptstadt hat immer wieder mit zu hohen Feinstaubwerten zu kämpfen und deshalb ältere Dieselfahrzeuge ausgesperrt. Die Wasserstoffbusse sind ein Beitrag der Stuttgarter Straßenbahnen AG für bessere Luft, meint Pressesprecherin Birgit Kiefer. Die SSB sieht es natürlich auch als ihre Aufgabe an, Mobilität in Stuttgart möglichst umweltfreundlich zu gestalten. Also auch ausprobieren von neuen Technologien, was kann man da machen, um die Luftverschmutzung möglichst gering zu halten. Und das ist natürlich ein Versuch zu sehen, wie weit trägt so ein Wasserstoffbus, wie kann man das gestalten für die Zukunft. Der Mercedes-Bus, Citaro heißt er, hat auf dem Dach große Tanks. Hinten am Fahrzeug sind die Brennstoffzellen untergebracht. Dort reagiert gasförmiger Wasserstoff mit Sauerstoff und erzeugt Strom. Der füttert wiederum eine Batterie, die einen Elektromotor antreibt. Der Vorteil? Die Busse stoßen keine Emissionen aus und ihre Batterie ist deutlich kleiner als bei einem reinen E-Auto. Aber Wasserstoff herzustellen ist sehr energieintensiv. Wirklich ökologisch ist ein Wasserstoffbus also nur, wenn bei der Herstellung Ökostrom verwendet wurde. Trotzdem, für den Stadtverkehr sind die Busse deutlich besser geeignet als rein elektrisch betriebene Fahrzeuge, meint Christian Murdig, der das Thema Wasserstoff beim Autobauer Daimler verantwortet. Bei den Bussen ist natürlich der große Vorteil, dass damit dann wirklich ein Tagesprogramm eines solchen Busses ohne Zwischentanken erledigt werden kann. Also ganz wie heute mit Verbrennungsmotoren bei den Bussen auch gefahren wird. Die weiteren Vorteile sind, das haben wir auch von Anwohnern der Busstrecken inzwischen erfahren, dass diese Busse sehr leise sind. Der zischt so nur durch die Straßen. Man hört nur so ein Surren, so ein leichtes. Und der Dieselmotor ist halt laut. Für die Fahrgäste ist es schon angenehmer, viel, viel angenehmer. Ja, und ich tue was Gutes. Ja. Sagt Mike Bus, der heute hinterm Steuer des Wasserstoffbusses mit der Nummer 41 sitzt. 300 Kilometer und mehr macht er pro Tag mit dem Bus im Stadtverkehr. Dafür reicht eine Tankfüllung locker. Ein E-Bus müsste in dieser Zeit mehrmals geladen werden. Nicht nur Busse, auch PKWs werden mit Wasserstoff betrieben. Bislang allerdings nicht besonders viele. Das einzige serienreife Modell eines deutschen Herstellers, der Mercedes GLC FCL, steht momentan am Daimler-Standort in Kirchheim-Nabern. Christian Murdig präsentiert ihn nicht ohne Stolz. Ich fühle mich immer so, als wenn ein Baby geboren ist. Und insofern fühle ich mich so ein bisschen wie ein Vater. In diesem Fahrzeug sehen wir vorne, da, wo man einen Motor erwartet, das Brennstoffzellensystem. Und auf den ersten Blick sieht es eigentlich auch nicht anders aus als ein Motor. Es hat eine Luftansaugung, es hat keine Ölwanne, dafür aber einen Befeuchter. Es hat einen Stack anstelle eines Zylinderblocks. Im sogenannten Stack sind mehrere Brennstoffzellen hintereinander geordnet. Das sieht ein bisschen so aus wie Disketten, die in einem Kasten stecken. Aber sonst sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Ich habe dann im Tunnel des Fahrzeugs einen Wasserstofftankbehälter, einen zweiten unter der Rücksitzbank, kann insgesamt 4,4 Kilogramm Wasserstoff speichern. Und im Heck habe ich dann eine Besonderheit. Wir haben nämlich die Brennstoffzelle mit einer Plug-in-Batterie kombiniert. Können losfahren. erklärt Madeleine Hertlitschka und gibt mal kurz Gas. Die Daimler-Pressesprecherin fährt den neuen im Moment immer wieder Probe. Angetrieben wird der SUV von einem 200 PS starken E-Motor. Allein mit Wasserstoff fährt er 447 Kilometer. Durch den Akku mit externer Ladefunktion kommen nochmal fast 50 Kilometer Reichweite aus der Steckdose dazu. Von außen ist das erste deutsche Wasserstoffauto mehr als auffällig. Der Geländewagen strahlt in Blau und Rot-Orange mit einer gezeichneten Molekülstruktur auf dem Dach und am Heck. Aktuell wird er an ausgewählte Kunden vermietet, an Menschen, die Fahrzeuge im Premium-Segment schätzen und neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen sind. Dabei ist die Brennstoffzelle eigentlich eine alte Technologie, Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckt und dann lange Zeit vergessen. Viele Autobauer experimentierten damit, stellten die Versuche aber irgendwann wieder ein und investieren inzwischen ihre Kraft lieber in den Aufbau der E-Mobilität, erklärt Autoexperte Stefan Bratzel von der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Ich glaube, das liegt im Wesentlichen daran, dass es einen starken Wettbewerber gibt mit Namen Tesla, der gerade auch den Premium-Automobilherstellern richtig Marktanteile weggenommen hat. Vor dem Hintergrund sind andere Technologien dann in den Hintergrund erstmal gerückt. Vor allem bei den deutschen Anbietern. Am weitesten beim Thema Brennstoffzelle sehen wir Toyota und Hyundai, die auch Serienfahrzeuge am Markt haben. Beide beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema und trauen sich zumindest zu, einem beschränkten Nutzerkreis diese Brennstoffzellenfahrzeuge auch anzubieten. Besonders erfolgreich ist das Wasserstoffauto in Japan. Die Regierung dort fördert den Auf- und Ausbau der Technologie mit Milliarden. 2020, wenn die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden, sollen im Land 40.000 Brennstoffzellenautos fahren. Wer sich entscheidet, einen Mirai, das ist das Wasserstoffauto von Toyota, anzuschaffen, bekommt über 20.000 Euro Zuschuss vom Staat. Die deutschen Hersteller hinken beim Thema Wasserstoff hinterher. BMW und Audi haben aber zumindest angekündigt, in naher Zukunft Modelle auf den Markt zu bringen. Wir fahren jetzt nach Wendlingen. Da ist nämlich eine Wasserstofftankstelle. Ein Handicap für die neue Technologie. Wasserstofftankstellen sind rar in Deutschland. Wir haben knapp 60 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Betrieben von unserem Joint Venture H2 Mobility. Der Tankvorgang an sich aber ist sehr komfortabel und dauert nur ein paar Minuten. Und da steht es auch geschrieben, Wasserstoff kostet nämlich pro Kilo 9,50 Euro. Pro 100 Kilometer braucht so ein Fahrzeug ein Kilo. 9,50 Euro für 100 Kilometer, ähnlich viel wie bei einem Benziner. Richtig teuer sind Wasserstoffautos aber in der Anschaffung. Ein Toyota Mirai beispielsweise kostet fast 80.000 Euro. Das Modell von Hyundai liegt bei rund 65.000 Euro. Das Daimler-Fahrzeug gibt es aktuell nur zur Miete. Verantwortlich für den hohen Preis ist natürlich die geringe Stückzahl. Dazu kommen die Kosten für das sehr teure Edelmetall Platin, das als Katalysator eingesetzt wird. Experten gehen aber davon aus, dass die Kosten in den nächsten Jahren sinken, einfach weil die Hersteller in der Produktion mit immer weniger Platin auskommen. Autoexperte Bratzel ist auf jeden Fall überzeugt davon, dass das Wasserstoffauto eine Zukunft hat. Wir glauben, dass insbesondere für schwere Fahrzeuge, LKWs, Busse, aber auch für die Langstrecke sich Brennstoffzelle Wasserstoff durchaus eignen könnte. Vieles ist momentan noch Zukunftsmusik. Aber dass Wasserstoff und Brennstoffzelle in den Mobilitätskonzepten von morgen eine Rolle spielen werden, davon sind die meisten Experten überzeugt. Der Stuttgarter Busfahrer Mike zumindest setzt auf die neue Technologie. Für mich, also für den Fahrer, ist es die Zukunft. Ich finde die bessere Alternative als zum Strom. Für mich definitiv.